Arbeiten bis zum Umfallen. Die gesetzliche Rente ist nicht sicher, nicht fair und erstaunlich niedrig. Was wir für ein gutes Leben im Alter tun sollten. Armut im Alter ist real. Der Fall Burgs. Burkhard Schröder war ein Name in der journalistischen Zunft. Seine schwarze Jeans war eine Art Uniform. Die langen Haare trug er zum Zopf gebunden. An der Berliner Journalistenschule galt Schröder, Spitzname Burgs, als feste Größe. Was er erzählte, war fundiert und klang irgendwie nach Zukunft. Er war einer der Dozenten, die sich schon in den 90er Jahren selbstverständlich und kenntnisreich im Internet bewegten, in ihm und mit ihm arbeiteten. Er thematisierte in seinem Unterricht neben Recherche im Internet auch technisch komplexe Details wie asymmetrische Verschlüsselung und E-Mail-Standards. Schröder war eine der interessantesten Figuren in Philipps Journalistenausbildung, damals im Jahr 1996, als das Internet für die meisten noch Neuland war. Nach der Ausbildung interviewte Philipp seinen ehemaligen Dozenten noch ab und an für Geschichten, aber irgendwann brach der Kontakt ab. Schröder unterrichtete weiter und schrieb daneben für namhafte Redaktionen nicht nur über Datenjournalismus und die wachsende Hackerszene, sondern auch über Neonazis und andere Männerbünde. Außerdem gab er Seminare, arbeitete als Chefredakteur und veröffentlichte über ein Dutzend Bücher. Burkhard Schröder schien sich um sein Auskommen nicht sorgen zu müssen. Er war Freelancer, also selbstständig, wie so viele JournalistInnen und Medienschaffende. Hatte er einen Auftrag, kam Geld rein, sonst nicht. Das kann viel Freiheit mit sich bringen, birgt folglich aber auch Risiken. Neulich sah Philipp Burkhard Schröder wieder, diesmal in der Zeit. Aber jetzt stand der Name nicht in der Autorenzeile, sondern im Artikel selbst. Und in diesem Artikel ging es um Altersarmut. Burkhard Schröder bekommt nur 400 Euro Rente. Philipp musste zweimal hinschauen. Kann das der Burkhard Schröder sein? Das Foto ließ keinen Zweifel. Aber wie war es möglich, dass ein Kollege, bei dem es über Jahre sehr gut zu laufen schien, im Alter von Armut bedroht ist? Schröder, zum Zeitpunkt des Artikels 69 Jahre alt, ich habe mich in all den Jahren nie darum gekümmert. Stimmt das? Anruf bei Schröder. Ja, sagt er, die Fakten im Artikel stimmen. Mit dem Geld, das Schröder verdiente, machte er Reisen und genoss das Leben. Ich habe nichts gespart. Rücklagen hatte ich nie viele, und wenn ich welche hatte, habe ich sie verballert. Mit 60 dann wollte er mal wissen, mit welcher Rente er so rechnen könne, und das waren dann knapp 400 Euro, die nicht mal für seine Miete reichten. Die neue Frage in seinem Leben lautet nun, welche Arbeit eignet sich, um auch mit 90 Jahren noch dazu verdienen zu können? Die Rente ist nicht sicher. Die Rente ist sicher. Diesen Glaubenssatz haben Regierende in Bonn und Berlin über Jahrzehnte verbreitet. In der Hoffnung, die Behauptung möge sich so ins öffentliche Bewusstsein fräsen wie Deutschland ist ein Rechtsstaat oder ein Fußballspiel dauert 90 Minuten. Ein Slogan sollte zur gefühlten Tatsache gerinnen, was zwar etwas grundsätzlich anderes ist als eine Tatsache, aber politisch auf dasselbe hinauslaufen kann. Die Bundesregierung ließ den Rentenspruch von Bundesarbeitsminister Norbert Blüm 1986 sogar plakatieren, aber die Behauptung einer sicheren Rente sorgte schon damals für Stirnrunzeln. Sicher? Maybe. Aber auch ausreichend? Heute sind aus dem Stirnrunzeln längst Warnrufe geworden. Klar, irgendeine Summe wird die gesetzliche Rentenkasse schon überweisen, wenn ihr mindestens 5 Jahre lang eingezahlt habt. Aber wenn man unter einer sicheren Rente versteht, dass Menschen, die ein Arbeitsleben lang Beiträge in die gesetzliche Rentenkasse bezahlen, davon im Ruhestand Miete, Essen und ein lebenswertes Leben bestreiten können, dann war die Rente schon in den 90er Jahren nicht mehr sicher für alle, die nur in die staatliche Rentenversicherung einzahlen. Und das waren 2021 fast 83% der arbeitenden und arbeitssuchenden Bevölkerung. Von den restlichen 17% sind ein gutes Drittel als BeamtInnen anderweitig abgesichert, der Rest sind Selbstständige und geringfügig Beschäftigte. Sie sind nicht sozialversicherungspflichtig, müssen also nicht in die staatliche Rentenkasse einzahlen.